Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn sie ruht, sieht sie aus, als würde sie beten. Aber ihre angelegten Fangarme warten nur darauf, blitzschnell ihre Beute zu greifen. Die gut getarnte Gottesanbeterin ist ein fleischfressendes Insekt, das es in sich hat. Zu den wunderlichsten Insekten, die in Europa vorkommen, zählt unstreitig die Gottesanbeterin. Sie gehört der Familie der Fangschrecken in der Ordnung der Kaukerfen an und ihr wissenschaftlicher Name ist Mantis religiosa. Ein stattliches Insekt mit majestätisch erhobenem Vorderkörper, großen und feinen grünen Flügeln, die es hinten wie lange Schleier nachschleppt, und eigentümlichen Fangbeinen, die es wie Arme in betender Haltung zum Himmel emporhebt. So beschreibt der französische Naturwissenschaftler Jean-Henri Fabre Ende des 19. Jahrhunderts in seinen Bildern aus der Insektenwelt die Gottesanbeterin. Nur wenige Tiere haben die menschliche Fantasie so sehr beflügelt wie die Femme Fatale aus dem Insektenreich, die sich ausschließlich von lebender Beute ernährt. Es heißt, dass die Weibchen sogar die eigenen Männchen verspeisen. Manchmal angeblich noch während der Paarung. Reinhard Ehrmann hat sich seit fast 40 Jahren der Erforschung dieser faszinierenden Insekten verschrieben. Mit seinem karierten Holzfällerhemd über der braunen Lederhose, den derben Wanderstiefeln und einem abgewetzten Lederhut auf dem Kopf sieht er aus, als käme er geradewegs von einer Expedition. Sein Interesse für die fleischfressende Räuberin wurde 1980 bei einem Zoobesuch geweckt. Zu der Zeit wurde gerade noch morgens gefüttert und ein junger Mann hat mir gesagt, wenn ich fotografieren möchte, dann lässt er das Terrarium auf, die Glasscheibe. Und dann hat er mir verschiedene Tiere auf den Tisch gesetzt und unter anderem auch ein Insekt, das mich bei meiner Arbeit, als ich die Kamera fertig gemacht habe zum Fotografieren, immer beobachtet habe. Und je nachdem, wo ich gestanden habe, hat das Tier immer den Kopf gedreht. Und dann habe ich den jungen Mann gefragt, ich sage, sag mal, was ist das für ein Tier, warum dreht die immer den Kopf? Ja, sagte er, das ist eine Gottesanbeterin, die lebt räuberisch und alle Räuber haben gute Augen und die können ihrer Beute hinterher schauen oder ihr entgegengucken. Und deswegen hat die dich beobachtet, weil du dich da bewegt hast. Für sie ist er nur eine besonders fette Beute. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Die genauso neugierige wie hübsche Gottesanbeterin zieht Reinhard Ehrmann sofort in ihren Bann. Mit ihren riesigen Facettenaugen, dem dreieckigen Gesicht und den dornenbewehrten Fangarmen erinnert sie an ein geheimnisvolles Wesen von einem anderen Stern. Ihr wissenschaftlicher Name, Mantis, stammt aus dem Griechischen und bedeutet Seherin, Prophetin oder Wahrsagerin. Der Name Gottesanbeterin, das kann man natürlich jetzt im Rundfunk schlecht darstellen, aber die Gottesanbeterin sitzt oder hängt in ihrer Ruhestellung immer mit angezogenen Fangbeinen, die vor der Brust liegen, sodass es also immer aussieht, als wenn sie betet. So entstand der eigentümliche Name, der jedoch zu den wirklichen Lebensgewohnheiten der Gottesanbeterin ganz und gar nicht passt. Denn die frömmelnden Gebärden verbergen höchst grausame Gepflogenheiten. Dieses Verhalten, dieses ruhig Dastehen auf den vier Schreitbeinen oder dieses Hängen im Geäst hat ja eigentlich nur das zum Sinne, dass die Tiere sich dort einmal unbeweglich tarnen vor ihren Fressfeinden, wie Eidechsen beispielsweise, Frösche oder Vögel. Und zum anderen ist es so, ein ruhiges Verhalten sichert natürlich, dass die potenzielle Beute, beispielsweise wie Heuschrecken oder Grillen, sich im Geäst bewegen oder auch Schmetterlinge und die Gottesanbeterin, die dort ruhig hängt, gar nicht bemerken und die Gottesanbeterin dann im günstigen Moment sofort zuschlagen kann. Man erwartet, ein sanftes, friedliches Wesen zu finden und erkennt stattdessen in ihr einen Kannibalen. Einen blutrünstigen Vampir, der seinen Gefangenen das Hirn zerbeißt. Diese wie zum Beten ausgestreckten Arme sind schreckliche Raubmaschinen und vernichten, was in ihren Bereich gerät. Sie ist der Tiger friedlicher Insektenscharen, ein im Hinterhalt lauernder Oger. Der menschenfressende Riese aus dem Märchen ist bei Jean-Henri Fabre eine von zahlreichen Metaphern für das geheimnisvolle Insekt, das auch den Psychoanalytiker Sigmund Freud faszinierte. Für ihn soll die Gottesanbeterin das lebendige Beispiel für die Lasterhaftigkeit hysterischer Frauen gewesen sein. Sie ist übrigens eines der wenigen Tiere, bei denen das Weibchen die ganze Art benennt. Ähnlich wie die Katze, dieses anschmiegsame, aber höchst unberechenbare Wesen, oder die mütterlich milchgebende Kuh. Lange Zeit glaubten die Menschen, Gottesanbeterinnen würden als Blätter an den Bäumen wachsen und sich erst nach dem Herabfallen in ein Tier verwandeln. In Ägypten wurden sie mumifiziert und in kleinen Sarkophagen mit den Pharaonen zu Grabe getragen. Die Chinesen schätzten sie als furchtlose Kämpferin und benannten einen bis heute populären und äußerst effektiven Kung-Fu-Kampfstil nach ihr. Entwickelt wurde er von dem Mönch Wang Lang, der bei einem Waldspaziergang beobachtete, wie eine Gottesanbeterin eine deutlich größere Zikade besiegte. Die meisten interessanten Geschichten stammen also aus Asien. Und der Asiat ist eben jemand, der schnell in solche Mythen verfällt und dann eben auch schnell irgendwelche Körperteile braucht. Zum Beispiel den Hinterleib von dem Weibchen, weil das die Fruchtbarkeit für die Frau anregt und deswegen unbedingt als Medizin genommen werden muss. Aber das sind eben alles Dinge, die aus dem Altertum stammen und heute eigentlich nur noch so ein bisschen Mystik haben. In meinem Dorfe wird das Nest der Mantis auch noch als wunderbares Zahnheilmittel angepriesen. Es genügt, das Mittel bei sich zu tragen, um den Zahnschmerz loszuwerden. Die braven Frauen sammeln es bei günstigem Monde und verwahren es dann sorgfältig in einem Winkel ihres Schrankes. Wenn es gebraucht wird, so nähen sie es auf dem Boden der Tasche fest, damit es nicht etwa beim Herausziehen des Schnupftuches verloren geht. Wir brauchen über dieses närrische Zahnheilmittel durchaus nicht zu lachen. Gar viele Heilmittel, die sich in dem Anzeigenteil der Zeitungen großartig breitmachen, sind auch nicht wirksam. Die geheimnisvollen Gottesanbeterinnen werden auch Mantiden oder Fangschrecken genannt. Wobei der Name missverständlich ist, denn mit Heuschrecken sind sie biologisch überhaupt nicht verwandt. Gemeinsam haben sie natürlich das, was alle Insekten haben. Sie haben eine äußere Hülle, einen Chitinpanzer. Sie haben Flügel oder auch nicht. Das ist also je nach Art verschieden. Das Einzige, was wirklich ähnlich ist, sind also die verlängerten Hinterbeine. Und mit denen manche Gottesanbeterin auch ein bisschen hüpfen, aber Heuschrecken eben mehr mit ihren sogenannten Sprungbeinen, mit den Hinterbeinen. Aber letztendlich haben die Heuschrecken mit den Gottesanbeterinnen nichts gemeinsam. Deutlich näher stehen Gottesanbeterinnen erstaunlicherweise Schaben und Termiten, mit denen sie rein äußerlich überhaupt keine Ähnlichkeiten aufweisen. Alle drei gehören zu den ältesten Insekten auf der Erde und biologisch zur Überordnung der Dictyoptera. Unter anderem, weil sie ihre Eier in einer sogenannten Oothek ablegen. Doch dazu später mehr. Weltweit gibt es über 2000 verschiedene Mantidenarten, von denen nur die etwa 7 Zentimeter lange europäische Gottesanbeterin in Deutschland heimisch ist. Deutlich imposanter sind ihre Verwandten in Afrika und in den Tropen. Dort gibt es Exemplare, die mit bis zu 17 Zentimetern mehr als doppelt so lang werden können. Bei denen stehen neben Grillen, Schmetterlingen und anderen Insekten auch kleine Frösche, Eidechsen und Vögel auf dem Speiseplan. Wir nehmen jetzt mal eine Grille mit der Pinzette und halten die einer Gottesanbeterin hin. Jetzt wollen wir mal gucken, hier hängt ein Weibchen aus Australien. Der bieten wir das jetzt mal an. Ich halte also die Grille in die Nähe. Die Gottesanbeterin reagiert sofort und schaut. Der Zweck dieser Mimik ist einleuchtend. Die Gottesanbeterin will Furcht einjagen. Große und kleine Insekten werden früher oder später von ihr harponiert, zwischen ihren Sägen unbeweglich gemacht und dann mit Behagen geknabbert. Vergebens wehrt sich das unglückliche Insekt. Seine Kiefer schnappen ins Leere, sein verzweifeltes Ausschlagen peitscht die Luft. Es muss sich in sein Schicksal ergeben. Wir können das mal fortsetzen mit der Fütterung. In dem nächsten Terrarium sitzt ebenfalls eine australische Gottesanbeterin, die auch schon über längere Zeit nicht zu fressen bekommen hat. Die Tiere sind also, wie gesagt, sehr ausgehungert und greifen sofort zu. Der Griff dauert also ungefähr 50 Millisekunden. Das heißt also, das Zugreifen ist auch nicht mit der normalen Fernsehkamera zu erfassen, sondern man muss eine Zeitlupenkamera haben, um diesen Fangvorgang wirklich optisch gut darstellen zu können. Die Gottesanbeterin greift also mit ihren Fangbeinen, das sind die vorderen Beine, greift also nach dem Futtertier, hier in dem Falle nach der Grille, und fängt sofort an, die lebende Grille zu fressen. Die Bedornung der Fangbeine ist so extrem spitz, dass die sofort in den Körper der Grille eindringen und die Grille also überhaupt keine Chance mehr hat, sich zu befreien. Vermutlich haben viele Science-Fiction-Autoren die Gottesanbeterin auch deshalb als Vorbild für ihre außerirdischen Wesen genommen. Berühmt wurde der Fall des amerikanischen Schriftstellers Whitley Strieber, der nach eigenen Angaben am 26. Oktober 1986 von insektoiden, extraterrestrischen Geschöpfen aus seiner Blockhütte in einem abgelegenen Waldgebiet entführt wurde und unter Hypnose eines davon als riesige Gottesanbeterin beschrieb. Ein irdisches Exemplar dieser bizarren Insekten hielt sich der französische Dichter André Breton als Haustier, zur Inspiration und als Beweis, dass die Instinkte grausam sind. Die meisten Fangschrecken sind tagaktive Lauerjäger. Das heißt, sie verharren stundenlang unbeweglich im Geäst und sind Meisterinnen der Tarnung. Durch ihre grüne, gelbliche oder graubraune Färbung sind sie perfekt an ihre Umgebung angepasst. Manche von ihnen sehen aus wie ein verdorrter Zweig, andere ähneln einem Grashalm. Und die ostafrikanische Idolomantis diabolica, die auf Deutsch Teufelsblume heißt, tarnt sich als welkes Blatt, um ihre Opfer anzulocken. Anfassen sollte man die gefräßigen Räuberinnen bei der Fütterung lieber nicht, denn die spitzen Dornen der Fangbeine können sich tief ins Nagelbett bohren. Das Problem ist nicht, dass ich unbedingt Angst habe davor, sondern man erschreckt sich sehr, wenn die Gottesanbeterin zupackt, und dann könnte man irgendwelche Bewegungen mit der Hand machen und dann die Gottesanbeterin verletzen, und deswegen lasse ich das mal sein und fütter mit der Pinzette. Im Ruhezustand sind die kräftigen, dornenbesetzten Fangbeine der Gottesanbeterin wie ein Taschenmesser eingeklappt. An der Spitze befindet sich ein sichelartiger Enterhaken, mit dem sie das Opfer aufspießt. Dann klemmt sie es zwischen den Fangbeinen wie in einem Schraubstock ein, um die Mahlzeit in Ruhe zu verspeisen. Abgesehen von ihrer Mordwaffe hat die Gottesanbeterin nichts, was Furcht einflößen könnte. Sie entbehrt sogar nicht einer gewissen Gefälligkeit mit ihrem schlanken Wuchs, ihrem zierlichen Leibchen, der zartgrünen Färbung und ihren langen Gaseflügeln. Keine dreuenden Kiefer, die sich scherenartig öffnen. Im Gegenteil, ein feines, spitzes Schnäuzchen, wie geschaffen zum Schnäbeln. Kommen wir also zum Sex. Genauer gesagt zu der bis heute stets wiederholten Behauptung, dass Gottesanbeterinnen ihre Liebhaber zum Fressen gern haben und noch während der Paarung verspeisen. Die Radikalfeministin aus dem Insektenreich ist bis heute ein Sinnbild für die verführerische, unersättliche Frau und die Liebe zu ihr. Eine verhängnisvolle Affäre. Der Ursprung dieser Geschichte geht zurück in das Jahr 1886. Damals hielt der amerikanische Entomologe Leland Ossian Howard eine Gottesanbeterin in einem Glasgefäß und setzte ein Mantismännchen zu ihr. Kaum hatte der deutlich kleinere Partner ihren Rücken erklommen, um sie zu begatten, fraß das Weibchen zuerst sein linkes und dann sein rechtes Bein, bevor er seinen Kopf verschlang. Übrig blieben am Ende nur die Flügel. Howard veröffentlicht diese Beobachtung in der angesehenen Wissenschaftszeitschrift Science. Auch sein französischer Kollege Jean-Henri Fabre beschreibt den sexuellen Kannibalismus der Gottesanbeterin. In den Beziehungen zu ihresgleichen offenbart die Gottesanbeterin Gepflogenheiten, wie man sie gleich grausam nicht einmal bei den Spinnen findet, die doch in dieser Hinsicht übel berüchtigt sind. Bei einem Insekt, das in Gefühlssachen keinerlei Bedenken kennt, begreift man es bis zu einem gewissen Grade, wenn das Weibchen den Verliebten nach der Hochzeit verspeist, da dieser erschöpfte Zwerg doch zu nichts anderem mehr gut ist. Aber ihn während des Aktes aufzuknabbern, das übersteigt doch alles, was die Einbildungskraft an Gräueln zu entsinnen vermag. Ich habe dies gesehen. mit meinen eigenen Augen gesehen und mich von der Bestürzung darüber lange nicht erholen können. Obwohl Howards spätere Experimente das grausame Sexualverhalten der Gottesanbeterin nicht als feste Regel bestätigten, der Mythos war geboren. Das männermordende Insekt fand Eingang in Lehrbücher und Männerfantasien. Das Weib, das verschlingt, wen es begehrt, und zwar im Augenblick der höchsten Wonne. Auch Reinhard Ehrmann lässt diese Geschichte nicht los und weckt seinen Forschergeist. Während einer längeren Reise nach Mallorca macht er die Probe aufs Exempel. Auf einer übersichtlichen Fläche von 100 Quadratmetern markiert er 23 Weibchen und 20 Männchen mit rotem Nagellack und legt sich geduldig Tag für Tag auf die Lauer. Festgestellt habe ich dann im Laufe der Monate, dass das überhaupt nicht stimmt. Alle Männchen und Weibchen haben überlebt über die Monate. Und ich habe festgestellt, dass auch bei der Paarung kein Männchen gefressen wurde, da sie dann alle gekennzeichnet waren und im Herbst noch da gewesen sind. Ich habe festgestellt, dass diese Schilderung aus dem Verhalten heraus, dass die Weibchen ihre Männchen fressen, stammt in erster Linie aus Zuchtanlagen, wo die Tiere mit den Männchen ganz dicht nebeneinander leben. Und heute weiß ich, dass die Tiere, die begattet worden sind, die Weibchen, einen großen Nahrungsbedarf haben, um die Eier im Körper ausbilden zu können und deswegen nach allem greifen, was um sie herum ist und so eben auch das Männchen. Und deswegen ist die Behauptung, dass die Männchen immer nach, vor oder während der Paarung immer gefressen werden, völlig falsch ist. Es kann mal vorkommen und ich habe in meinen 30 Jahren das genau dreimal in meinen Zuchtanlagen provoziert und dann fotografiert, aber von alleine wäre das sicherlich nie geschehen. Neuere Forschungen zeigen, dass Gottesanbeterinnen, wenn sie nicht ausgehungert sind oder beengt in Gefangenschaft leben, sich bei der Paarung keineswegs grausam verhalten. Um das Weibchen anzulocken und sich von potenzieller Beute zu unterscheiden, vollführt das Männchen einen Balztanz. Minutenlang lässt es das Hinterteil kreisen, bis das Weibchen sich mit ausgestreckten Fangbeinen nähert und den Bewerber streichelt, bevor sie sich ohne das geringste Anzeichen von Aggression stundenlang paaren. Für die Eier produziert das Weibchen später eine sogenannte Oothek, ein schaumiges, gelbliches, 2x4 cm großes, ellipsenförmiges Gebilde, das sie an trockene Pflanzenstängel, dünne Zweige oder Steine klebt. Ihr Nest ist geradezu ein Wunderding. Die schaumige Masse besteht zum größten Teil aus Luft, die sich in kleinen Bläschen befindet. Sie schlägt ihr Erzeugnis, wie wir das Weiße von Eiern schlagen, um es zum Aufschwellen und Schäumen zu bringen. So ist der Nachwuchs im Winter gut vor Frost und Austrocknung geschützt, bis im Frühjahr die Larven schlüpfen. Bei Mantis religiosa, um mal wieder bei dieser Art zu bleiben, sind die Larven, wenn die schlüpfen, ungefähr 5 mm groß. Und die brauchen dann ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, bis die durchgetrocknet sind, bis das Chitin getrocknet ist. Und dann laufen die Larven, bei Mantis religiosa schlüpfen ungefähr so 80 Tiere. Dann verteilen die sich sofort in der näheren Umgebung, weil ja die Gottesanbeterin räuberisch lebt. Und in dem Moment, wo die kleine Gottesanbeterin durchs Gras läuft beispielsweise, erkennt sie ja nicht ihre Geschwister, sondern sieht sofort einen potenziellen Feind bzw. eine Nahrung und würde das sofort das Geschwisterchen fressen. Aufgrund dessen verteilen sich die Larven sofort weiträumig und es kommt dann nur gelegentlich mal zum Kannibalismus. Alles, was Reinhard Ehrmann über die faszinierenden Fangschrecken weiß, hat er selbst recherchiert, beobachtet, fotografiert und dokumentiert. In seinem Arbeitszimmer stehen meterweise Aktenordner mit über 6000 Publikationen. Grundlage für ein 500 Seiten dickes Standardwerk über die Gottesanbeterinnen der Welt, an dem er 15 Jahre lang gearbeitet hat. 1995 wird der gelernte Elektromechaniker, der nie Biologie studiert hat, als entomologischer Präparator am Naturkundemuseum in Karlsruhe angestellt. Seine Privatsammlung, die damals schon 5600 Exponate umfasst, überlässt er dem Museum zum Einstand. Im Laufe der letzten Jahre ist sie auf stolze 12.000 Exponate angewachsen und damit die größte weltweit. Als 1998 eine Mantis religiosa in Berlin entdeckt wurde, war das eine kleine Sensation. Da es seit dem 18. Jahrhundert in Deutschland nur wenige Einzelfunde gab, galt die Gottesanbeterin hierzulande zwischenzeitlich sogar als ausgestorben. Mittlerweile aber ist sie auch in unseren Breitengraden wieder auf dem Vormarsch und breitet sich immer weiter aus. Anscheinend profitiert das wärmeliebende Insekt vom Klimawandel, denn Fundmeldungen gibt es inzwischen aus fast allen Bundesländern, vom Saarland bis nach Sachsen und Sachsen-Anhalt. Da die tierische Migrantin ursprünglich aus Afrika stammt und lange Zeit nur im Mittelraum anzutreffen war, stellt sich allerdings die berechtigte Frage, wie schaffte dieses zierliche Wesen überhaupt den weiten Weg bis nach Deutschland? Die Gottesanbeterin, gerade eben diese Mantis religiosa, kann fliegen. Zwar keine großen Flugkünstler, aber wenn man überlegt über die Jahrhunderte und wenn es vielleicht nur 4-5 Kilometer fliegt mit Hilfe von Rückenwind, kann das Tier sich natürlich einen neuen Lebensraum suchen. Wenn der gerade klimatisch funktioniert und gut ist, dann kann das Tier natürlich dort sich ausbreiten oder auch halten. Wie viele Gottesanbeterinnen in den einzelnen Regionen und in ganz Deutschland vorkommen, ist unbekannt. Denn die Meisterin der Tarnung ist schwer zu finden und lebt nur einen Sommer lang. Reinhard Ehrmann hat die seltenen Insekten mit seinem geschulten Auge nicht nur in der Nähe seiner Wohnung auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne entdeckt. Auch auf seinen Reisen in die entlegensten Winkel der Erde hat eine ganze Reihe außergewöhnlicher Gottesanbeterinnen aufgestöbert. 3 Arten aus Kenia und eine aus Sri Lanka sind sogar nach ihm benannt. Das macht stolz und das gibt einem auch die Kraft, weiterzumachen, dass man also merkt, Mensch, was du da machst, das hat Hand und Fuß und das bringt was. Und so war das für mich also immer klar, dass das Material, was ich gefunden habe draußen, nicht einfach nur präpariert wird, in die Kiste gesperrt wird, sondern auch der Wissenschaft zugänglich gemacht wird, um dann eventuell nicht unbedingt jetzt immer Gottesanbeterin mit meinem Namen zu lesen, sondern einfach das Material, was man gefunden hat, der Wissenschaft zugänglich macht und damit zeigt, hier gibt es noch neue Arten oder da ist noch was zu finden. Claudia Heißenberg berichtete über die Femme fatale der Insekten, die geheimnisvolle Gottesanbeterin. Das war ein weiterer Radio Wissen Podcast aus der Welt der Tiere. Es sprachen Annette Wunsch, Rainer Buck und Timo Wenzel. Ton und Technik Winfried Messmer. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Bernhard Kastner.